Gott ist gut. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Ihr könnt das Pad reinmachen im Hintergrund. Halleluja. Ich möchte euch noch danken, ganz besonders auch für eure Gebete. Gestern waren wir in Nürnberg in der Meistersingerhalle. Und ich kann euch nur sagen, die Gegenwart Gottes war so dicht und so extrem. Ich habe erst nach über 3 Stunden überhaupt zum ersten Mal auf die Uhr geschaut, weil einfach die Gegenwart Gottes so stark da war und sind immer weitere Wunder passiert. Es war so, wir sind einfach sitzen geblieben in der Gegenwart Gottes und dann ist hier ein Wunder passiert und dann ist da ein Wunder passiert. Eine Frau, die mit dem Rollator gekommen war, ist ohne Rollator gelaufen. Ein Mann, dessen Arm total seit Monaten total bewegungsunfähig war, der konnte sich nicht mal mehr die Haare kämmen mit dem Arm, hatte wieder vollkommen freie Bewegungsfähigkeit. Bei jemand war das Ohr so schwerhörig dumpf und nachher hört sie wieder besser auf dem dumpfen Ohr als auf dem gesunden Ohr sogar. Halleluja, also 150%, danke Jesus, Amen. Und viele, viele andere Dinge, ein Knoten ist geschrumpft, Schilddrüsenknoten ist geschrumpft, alle möglichen Sachen, Worte der Erkenntnis, ganz klare Worte der Erkenntnis, eine Frau ist rumgesprungen, die an beiden Füßen aufgrund von Worten der Erkenntnis ist sie da geheilt worden, völlig frei, schmerzfrei und so weiter. Es war wirklich einfach der Hammer und zum Schluss dann, als wir dann schlussendlich doch aufgehört haben mit dem Gottesdienst, kam noch das i-Tüpfelchen, da kam nämlich eine Frau auf mich zu nach vorne. Ich hatte eigentlich den Gottesdienst schon beendet, aber ich habe sie es dann noch erzählen lassen. Sie kam nach vorne und ich kannte sie nicht, aber sie erzählte, dass sie vor ungefähr, das muss 11 oder 12 Jahre her sein, war sie in einem Wundergottesdienst mit ihrer damals 2,5-jährigen Tochter in Deckendorf war das. Damals haben wir dort Wundergottesdienst in Deckendorf gemacht. Und da war sie dort im Gottesdienst mit ihrer 2,5-jährigen Tochter und die 2,5-jährige Tochter ist mit einer Behinderung auf die Welt gekommen und sie konnte nicht laufen und die Ärzte haben gesagt, sie wird nie, aller Wahrscheinlichkeit nach, nie laufen können. Und sie sagte, sie hat nichts unversucht gelassen und deswegen hatte sie von den Wundergottesdiensten gehört, wo ich damals gemacht habe und dass da starke Wunder passieren und so hat sie einfach ihre Tochter dahin gebracht, hat sie nach vorne getragen, ja, sie konnte nicht laufen, hat sie nach vorne getragen, ich habe für sie gebetet und bis gestern hatte sie kein Zeugnis gegeben, aber gestern war sie mit ihrer jetzt 14- oder 15-jährigen Tochter da und erzählte, einige Zeit nach dem Gottesdienst, nachdem ich für sie gebetet habe, hat sich die Tochter plötzlich eines Tages einfach an irgendeinem Stuhl oder Tisch oder was hochgezogen und fing einfach an zu laufen und seither läuft sie vollkommen normal. Halleluja. Preist den Herrn. Ist das nicht stark? Weil manchmal ist Hammer, weißt du, wenn du so nach Jahren dann hörst, was Gott getan hat. Ja, ich meine, ich habe dann gesagt, ja, hättest du mir auch schon früher eine E-Mail schreiben können, wäre jetzt auch nicht verkehrt gewesen. Ah, sie sagte, sie hatte keine Gelegenheit, okay. Ja, sie wollte es wahrscheinlich live erzählen, wie auch immer. Auf jeden Fall ein starkes Zeugnis einfach. Gott ist mächtig am Wirken, seine Gegenwart ist mächtig am Wirken. Und auch heute Morgen hier, streck dich einfach mal aus in seine Gegenwart. Halleluja. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, für deine Gegenwart, Herr, die immer mehr übernimmt, Herr. Danke, Herr. Du hast in deinem Wort gesagt, Herr, wir sollen auf das schauen, was droben ist, Herr. Nicht uns ablenken lassen von dem, was auf der Erde ist, Herr. Ja, wir sollen beten, ja, wir sollen Fürbitte tun, Herr, aber dann sollen wir unseren Blick richten auf das, was droben ist, Herr. Herr, und dort, Herr, von dort her bekommen wir die richtige Perspektive, Herr. Wir danken dir dafür, dass du uns heute Morgen eine klare Perspektive gibst, Herr, für unser Leben, Herr. Herr, klar zu unterscheiden, klar zu stehen, Herr, klar zu gehen, Herr, uns nicht verunsichern zu lassen durch irgendetwas, was auch immer kommt, sondern wirklich dauerhaft im Sieg zu gehen, Herr. In Jesu Christi Namen, Herr. Danke, Herr, dass du uns heute wirklich einen Schlüssel gibst, Herr. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und ihr Lieben, ich möchte gerne da weitermachen, wo ich letzten Sonntag aufgehört habe, am Ende der Konferenz mit dem Bibelvers aus Galater 5, Vers 6, den ich zum Schluss noch weitergegeben habe. Und da möchte ich einfach dran anknüpfen, wo es heißt in Galater 5, Vers 6, denn in Christus hat weder Beschneidung noch Unbeschnittensein irgendeine Kraft, sondern der durch Liebe wirksame Glaube. Weißt du, das ist so entscheidend, wie in dieser Zeit, weißt du, Paulus hat gesagt, ich war bei euch und ich kam nicht in Redeweisheit, sondern ich kam in Erweisung des Geistes und der Kraft. Weißt du, Kraft macht den Unterschied in dieser Zeit. Wir brauchen die Kraft Gottes. Amen. Wie von euch sind sich bewusst, weißt du, dass nur die Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat, unser Land retten kann? Ich meine, ich hoffe, es wird uns immer mehr bewusst, ja? Gott hat uns ja eine Gebetsstrategie gegeben, auch wie wir beten sollen, dass es nicht zu Atomwaffeneinsätzen in Europa kommt und so weiter. Ja, und das ist glaube ich, sehr, sehr wichtig. Unser Gebet ist sehr, sehr wichtig. Und gleichzeitig ist das allerwichtigste Gebet, ist: Herr, wir brauchen die Offenbarung und die Manifestation von deiner Kraft, von dir selber. Wir brauchen Jesus in unserem Land so dringend wie nie zuvor. Amen. Ohne Jesus sind wir verloren. Und deswegen sagt er, nicht Beschneidung hat irgendeine Kraft, also nicht irgendeine Gesetzeserfüllung oder ein gesetzlicher Geist. Das ist das, was er damit meint. Nach dem Motto, okay, wenn wir das tun und das tun und das tun und das tun, dann kommt die Erweckung. Ich hatte mal jemanden, der kam zu mir zum Beispiel und sagte, wenn ihr einfach beim Abendmahl anstatt Weißbrot nur noch ungesäuerte Matzen verwenden würdet, dann würde die Erweckung durchbrechen können. Ja, verstehst du? Ja, schön, okay, wir können auch gern mit Matzen Abendmahl machen, aber wer wirklich glaubt, dass davon die Erweckung abhängt, weiß ich nicht. Ja, das ist, verstehst du? Einfach irgendwelche äußeren Dinge zu tun, um Gott wohlgefällig zu sein, sagt Paulus, hat keine Kraft. Genauso wenig aber, sagt er auch, hat unbeschnitten sein irgendeine Kraft. Das heißt, irgendwie darauf stolz zu sein nach dem Motto, ja, okay, ich tue, was ich will, ich sündige munter drauf los, die Gnade Gottes ist trotzdem da und ich bin bedeckt und so weiter und ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Weißt du, billige Gnade, sage ich mal, hat auch keine Kraft. Amen, ist einfach keine Kraft, ist nur eine Beruhigungspille. So nach dem Motto, wir kommen alle in den Himmel. Verstehst du? Einfach so, Beruhigungspille. Ja? Sprich einfach einmal ein Gebet nach und dann leb, wie du willst und du hast deinen Freifahrtschein in den Himmel. Verstehst du? Das ist billige Gnade. Amen. Dafür ist Jesus nicht am Kreuz gestorben, damit wir irgendwie uns irgendwie nur so eine Lebensversicherung holen und gleichzeitig dann ihn doch wieder einen guten Mann sein lassen. Amen. Es hat keine Kraft. Sondern Paulus sagt, was hat Kraft? Er sagt, Kraft hat der durch die Liebe wirksame Glaube. Also vom Glauben heißt es in 1. Johannes 5, Vers 4, es heißt, alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Amen. Sag mal, dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Halleluja. Amen. Darauf musst du dich stellen. Amen. Glaube ist der Sieg. Glaube ist die Kraft. Also es gibt keine andere Kraft, die dich letztendlich überwinden lässt. Es gibt keine Alternative zum Glauben. Ja? Paulus sagt, oder der Hebräerbriefschreiber sagt in Hebräer 11, Vers 6, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Das heißt mit anderen Worten, ohne Glauben erreichen wir nichts für Gott. Ohne Glauben ist es unmöglich. Okay? Und dann sagt er gleichzeitig, dieser Glaube wird durch die Liebe wirksam. Das heißt, damit dein Glaube auf die Dauer, ich sag mal, funktioniert, damit dein Glaube auf die Dauer wirksam ist, ist es so entscheidend wichtig, dass du von Liebe motiviert wirst. Dass du von Liebe inspiriert wirst, dass du von Liebe erfüllt bist, dass du von Liebe übernommen bist, dass du von derselben Liebe übernommen bist, wie sie Jesus hat. Er hat gesagt, liebt einander mit der Liebe, mit der ich euch geliebt habe. Mit dieser Liebe müssen wir übernommen sein, sonst hat unser Glaube keine Kraft. Amen. Sag mal, danke, Jesus, für deine Liebe, die mich erfüllt. Römer 5, Vers 5 heißt es, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Ja, kommt rein, aber macht bitte da draußen jetzt die Tür zu, weil im Foyer ist es kühler. Ich will nicht, dass es hier reinzieht. Wenn ihr drin seid, bitte setzt euch und dann macht die Türen zu. Ja, okay, weil wir wollen nicht, dass es den Leuten zieht von hinten, weil wir müssen ein bisschen sparen, das wisst ihr ja. Ne? Und deswegen haben wir draußen das Foyer kühler als hier drin, okay? Also immer sonntags bitte immer die Türen hinten zumachen, okay? Gut, das war nur nebenbei, schneiden wir wieder raus. Halleluja, okay. Ja. Halleluja. Okay. Die Liebe gibt dem Glauben Wirksamkeit. Ja, Paulus sagt es in 1. Korinther 13, das muss ich dir noch vorlesen, weil wirklich so wichtig. Er sagt ja in 1. Korinther 14, sagt er, er strebt nach der Liebe. Ja? Weil er 1. Korinther 13 sagt er, ganz egal, mit anderen Worten, ich tue es jetzt mal mit meinen Worten zusammenfassen, ganz egal, was du an übernatürlichen Wirksamkeiten in deinem Leben hast, ganz egal, was für Gaben du hast. Er sagt, wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Amen. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß und wenn ich allen Glauben habe, sagt er sogar, also der Glaube für sich genommen, sagt er, ist noch nicht entscheidend, sondern wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Also deswegen sagt er, der Glaube wird durch die Liebe wirksam, weil aller Glaube der Welt wird nicht wirklich etwas fürs Reich Gottes bewirken, wenn er nicht durch die Liebe, ich sag mal, gefuelt wird, also das Benzin bekommt sozusagen. Ja? Und wenn ich, sagt er, alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile und wenn ich mein Leib sogar hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Amen. Also, weißt du, Gott weicht uns in dieser Zeit in seiner Gegenwart ein und seine Gegenwart bedeutet in allererster Linie seine Liebe, ja, das Herz Gottes, es geht um das Herz Gottes. Du musst immer, um dauerhaft im Glauben zu leben, wirklich auch in kühnem Glauben und in starkem Glauben leben zu können, in echtem Glauben, der wirklich wirksam ist, ist es wichtig, dass du dich immer wieder mit seinem Herzen verbindest. Amen, das fängt an zu bumpern hier. Halleluja, ansonsten, wenn es nicht aufhört, nehmen wir ein anderes Mikro. Halleluja, weil das war jetzt neulich schon, am Donnerstag war das auch schon. Ich sehe schon, hat keinen Wert. Okay. Preis den Herrn. Amen. Raka, nochmal kurz umgezogen. So. Können wir hoffentlich loslegen. Halleluja. Immer wieder neu in seine Gegenwart zu kommen, bedeutet immer wieder neu eingeweicht zu werden in seine Liebe. Ja. Und das ist entscheidend wichtig in dieser Zeit. Weißt du, es gibt zu viel. Also der Feind kriegt Anrecht, wenn wir als Leib Christi nur irgendwie irgendwelche Meinungen verbreiten. Ja? Wenn wir irgendwelche Einsichten verbreiten. Wenn wir irgendwelche, weißt du, der eine kämpft für diese Sicht und der andere kämpft für jene Sicht. Also manche, ich habe es jetzt gemerkt, wo wir diese Gebetsstrategie veröffentlicht haben in Bezug auf Putin und diese Atomrisiko und so weiter, das durch diesen Traum geoffenbart worden ist, letztes Wochenende, durch die Auslegung vom Adam und so weiter. Also da merkst du, wo viele Christen unterwegs sind. Ja. Sie unter dem Vorwand, dass sie wollen, dass du richtig betest, versuchen sie dir ihre politischen Meinungen aufzudrücken. Und ich wette, dass sie selber so gut wie gar nicht beten, sondern nur damit beschäftigt sind, sich irgendwie politisch zu informieren und politisch hier und politisch da. Verstehst du? Weil wenn du wirklich betest aus Liebe, weißt du, dann sagst du einfach, okay, das Wichtigste ist, dass wir beten für Erweckung in Europa, dass wir beten, dass der Leib Christi aufsteht, dass wir beten, dass wirklich das Anrecht, das der Feind in unseren Ländern hat, dass es wirklich durch die Gnade Gottes bedeckt wird und dass es eben nicht zu Katastrophen kommt und dass unsere Länder bewahrt sind. Weißt du, das ist das Wichtigste. Nicht irgendeine Meinung, verstehst du, von irgendjemand oder von irgendwo. Jeder hat seine vorgefertigten Meinungen und wenn dann irgendwas kommt, was seine Meinung irgendwie in Frage stellt, dann meint er, er muss irgendwie für seine Meinung kämpfen. Also ich kämpfe nicht für irgendeine Meinung, sondern ich kämpfe dafür, dass wirklich Menschen aufstehen in dem, worauf es wirklich ankommt. Nämlich die Liebe Gottes. Halleluja. Wirklich im Gebet und in der Fürbitte. Weißt du, 3 Stunden Videos angucken, was jetzt wieder Sache ist und die neueste Theorie, was ist dahinter und dann 5 Minuten beten. Ich sag dir, das hat keine Kraft. Bet lieber 3 Stunden und guck 5 Minuten Videos. Amen. Das ist sehr viel sinnvoller als alles andere. Okay, das ist einfach nur kleiner Hinweis. Halleluja. Okay, aber das ist eigentlich gar nicht mein Thema heute Morgen. Halleluja. Sondern es geht um den durch die Liebe wirksamen Glauben. Ich möchte heute Morgen speziell sprechen über den Geist des Glaubens, weil ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir diesen Geist tiefer verstehen. Und wenn er durch die Liebe die Kraft hat, weißt du, dann wird er uns immer in jeder Situation, egal wo wir gerade in unserem Leben stehen, wird er uns zum Sieg führen. Weil dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube. Amen. Dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube. Das heißt, im Glauben ist tatsächlich, weißt du, im Geist des Glaubens, wenn du im Geist des Glaubens bist, dann kannst du sicher sein, dass tatsächlich alles sich wendet, so wie Gott es geplant hat in deinem Leben. Ja, Jesus sagt zu dem Mann, der ruft und sagt, oh, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das sagt er vorher, dem Glaubenden ist alles möglich. Amen. Dem Glaubenden ist alles möglich. Das heißt, im Glauben, im Geist des Glaubens ist tatsächlich alles möglich. Es ist alles möglich in deinem Leben. Jedes Wunder ist möglich. Jeder Durchbruch ist möglich. Jede Veränderung ist möglich. Weißt du, alles ist möglich. Sogar national, global, alles ist möglich im Glauben. Weißt du, unterschätze den Faktor Glaube nicht. Unterschätze den Faktor des Geistes, des Glaubens nicht. Aber wir brauchen diesen Geist des Glaubens. Lass uns wirklich beten auch für diesen Geist des Glaubens, anstatt dem Geist der Angst. Lass uns beten, dass dieser Geist des Glaubens Raum bekommt in unseren Herzen und kein anderer Geist. Ja? Weil ohne diesen Glauben kommen wir nicht durch. Ohne diesen Glauben kommen wir nicht ans Ziel. Okay, und Paulus sagt, dieser Glaube, er kommt, ja, und das ist eben wichtig, die Basis ist, er kommt aus dem Hören. Und das Hören, deswegen ist wichtig, was du hörst, weil das Hören kommt durch das Wort Gottes. Das heißt, alles, was du hörst, was nicht direkt vom Wort Gottes kommt, ist letztendlich nicht glaubensrelevant. Ja. Baut dein Glauben im Endeffekt nicht unbedingt auf. Ja. Alles, was nicht aus dem Wort Gottes geboren ist, verstehst du? Weißt du, was da geboren ist in der Meditation, im Studieren, im Lesen, im Aufnehmen dessen, was da an Verheißungen drin ist, alles, was daraus geboren ist, das bewirkt Glauben in dir. Dafür ist dieses Wort gegeben, um Glauben zu bewirken. Ja, Johannes schreibt es, glaube ich, am Ende seines Evangeliums. Er sagt, all das habe ich einfach nur deswegen aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Amen. Also, das Wort Gottes ist die Grundlage. Und Wie fange ich das an? Ich muss gucken. Halleluja. Weil es gibt so viele Möglichkeiten, auf denen ich euch das weitergeben kann, was Gott in mein Herz reingelegt hat. Aber ich möchte wirklich, dass es richtig gut landet, weil ich glaube, dass Gott einfach heute was in deinem Herzen freisetzen möchte. Er möchte wirklich etwas zur Explosion bringen. Vielleicht fange ich einfach so an. Weißt du, du musst etwas durchschauen. Das Gegenteil von Glauben. Was ist das Gegenteil von Glauben? Was würdest du sagen, was ist das Gegenteil von Glauben? Nur mal so spontane Antwort. Okay, klar, die meisten sagen Unglauben. Es ist spontan, natürlich, weil das einfach Glaube, Unglaube. Das klingt logisch, das ist das Gegenteil von Glauben. Aber weißt du, der Punkt ist, was wir verstehen müssen, ist, Glaube ist eine offensive Kraft. Glaube ist eine offensive Kraft. Glaube nimmt etwas ein. Glaube setzt Sieg frei. Glaube nimmt Land ein. Ja, Hebräer 11, Vers 1, hast du die Definition vom Glauben. Weißt du, das Beste ist immer, wenn du das Gegenteil von etwas unterscheiden willst, ist das Beste, du schaust dir an, was das Original ist. Ja, du kennst die Geschichte mit dem Falschgeld. Ja, wenn die Banker trainiert werden, Falschgeld vom echten Geld zu unterscheiden, dann werden sie nicht mit Falschgeld trainiert, sondern sie werden mit dem echten Geld trainiert. Das heißt, sie bekommen ein Gefühl dafür, wie sich das Echte anfühlt, weil dann können sie das Falsche erkennen. Das heißt, wenn du wissen willst, was das Gegenteil von Glauben ist, dann musst du dir genau anschauen, was Glaube eigentlich ist. Und wenn du dir zum Beispiel Hebräer 11, Vers 1 anschaust, dann hast du da eine gute Dimension. Definition. Da heißt es nämlich in Hebräer 11, Vers 1, der Glaube aber ist eine Verwirklichung oder eine Substanz dessen, was man hofft. Ein Überführtsein oder eine Gewissheit von Dingen, die man in Klammern noch nicht sieht. Das heißt, der Glaube ist ein Sehen. Im Glauben siehst du etwas vor Augen, innerlich vor Augen, was äußerlich noch nicht sichtbar ist. Es ist eine innere Gewissheit. Du siehst etwas innerlich. Ja, du hast etwas vor Augen. Du siehst, zum Beispiel, du siehst eben nicht die Krankheit, die der Arzt diagnostiziert hat, sondern durch Glauben siehst du die Gesundheit, weil durch die Wunden von Jesus bist du geheilt. Durch die Augen des Glaubens siehst du etwas anderes. Amen. Glauben heißt sehen. Du musst es sehen innerlich. Manche sehen mit Bildern, manche sehen einfach durch eine innere Gewissheit oder einfach durch eine Klarheit, die sie haben in ihrem Geist. Es kommt nicht darauf an, ob du durch Bilder jetzt konkret siehst, also ob du eben ein Seher bist jetzt von deiner Berufung her oder von deiner Gabe her, sondern es kommt einfach darauf an, dass du eine innere Klarheit hast, in welche Richtung du gehst. Das ist Glaube. Amen. Es ist etwas Offensives, eine Besitzurkunde. Das heißt, du nimmst es in Besitz. Du siehst es noch nicht, aber durch Glauben nimmst du es in Besitz. Das heißt, eine offensive Kraft. Glaube ist offensiv. Sag mal, Glaube ist offensiv, das musst du dir merken. Glaube ist immer offensiv. Jetzt pass auf, Unglaube ist immer passiv. Unglaube ist passiv. Unglaube heißt einfach, okay, ich glaube es halt nicht, bin passiv, ja? Ich glaube es nicht. Ist einfach passiv. Unglaube, kannst du sagen, ist eine Blockade für Glauben. Ja? Ist einfach, nö, bin ich überzeugt, nö. Aber es ist nicht offensiv. Unglaube ist nicht offensiv. Unglaube ist passiv. Ja? Ist einfach Blockade. Ja? Unglaube ist sicherlich auch nicht gut für Glauben. Aber es ist noch nicht das genaue Gegenteil, sondern es ist einfach nur passiv. Ja? Neutral sozusagen reicht schon aus, um ungläubig zu sein. Ja? Wenn jemand zu dir sagt, und glaubst du, dass Gott dich jetzt heilt, und du sagst 50-50, dann ist es Unglaube. Verstehst du? Neutral ist immer Unglaube. Passiv ist Unglaube. Ich weiß nicht, ich hoffe es, das ist Unglaube. Ja. Verstehst du? Es ist einfach passiv. Okay? Glaube aber ist nicht passiv, sondern Glaube ist aktiv, Glaube ist offensiv. Und es gibt eine Kraft im geistlichen Raum, die ebenfalls offensiv ist und die der direkte Gegenspieler des Glaubens ist. Eine Kraft nämlich, die Glaube offensiv vernichtet und dich offensiv davon abhält, Gott zu glauben und seinem Wort zu glauben. Und wie heißt diese Kraft? Aha, jetzt kommt die richtige Antwort. Angst. Angst. Furcht ist die offensive Gegenkraft zu Glaube. Amen. Hiob 3, Vers 25 heißt es, wo vor mir graute, das kam über mich. Das heißt, Furcht hat in sich selber das Potenzial, offensiv negatives Land einzunehmen. Offensiv sozusagen Dinge in dein Leben hinein zu verbreiten oder in deinem inneren System, sage ich mal, zu verbreiten und damit das Gegenteil von dem zu bewirken, was Gott eigentlich will. Nämlich während Gott möchte, dass du offensiv dein Land einnimmst, versucht der Teufel dir ständig Land zu rauben. Amen. Ja, das ist tatsächlich wie im Krieg. Die eine Armee stößt in die eine Richtung vor, die andere Armee versucht dagegen zu stoßen. Offensive gegen Offensive. Ja? Glaube, Furcht. Furcht ist die Gegenkraft zu Glaube. Wenn du dauerhaft im Glauben leben willst, musst du die Schlichen der Furcht durchschauen und erkennen und diesen Geist in deinem Leben eliminieren. Und der durch die Liebe wirksame Glaube hilft dir dabei. Amen. Also schauen wir uns das nochmal genauer an. Schauen wir uns nochmal ein bisschen genauer an, was Furcht ist. Ich habe gerade gesagt, Glaube, ich habe es vorgelesen, Hebräer 11, ist eine Substanz, eine Verwirklichung, eine innere Gewissheit, eine innere Sicht, bezieht sich natürlich auf positive Dinge, immer auf positive Dinge. Glaube ist immer auf positive Veränderungen ausgerichtet, auf die Verheißungen Gottes ausgerichtet, also auf das, was das Wort sagt, zum Beispiel durch seine Wunden ist uns Heilung geworden. Mein Gott wird all meinen Bedürfnissen begegnen, gemäß seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Ja, wenn Gott so für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Ja, er, der doch seinen einzigartigen Sohn nicht verschont hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Ja, jeder Ort Ort, auf den unsere Füße treten. Gott hat ihn uns gegeben. Weißt du, all diese inneren Sichten, wo du positiv vorangehst, das ist eine Sicht des Glaubens. Das ist diese Verwirklichung. Es ist ein Überführtsein, eine innere Gewissheit dieser positiven Dinge. Okay? Kannst du sehen. Ja? So. Entsprechendes gilt für den Geist der Furcht. Der Geist der Furcht, weißt du, manche denken, und das ist zu kurz gegriffen, manche denken, der Geist der Furcht, das bedeutet einfach, ich habe Angst. Ich spüre Angst. Und das ist sicherlich ein Teil davon. Angst, wenn du Angst spürst, ist definitiv irgendwie Furcht. Spielt Furcht eine Rolle. Wenn du Panikattacke hast, klar, ist eine Auswirkung des Geistes der Furcht. Wenn du vor irgendwas Angst hast, ist eine Auswirkung des Geistes der Furcht. Aber weißt du, der Geist der Furcht, und das musst du unterscheiden, beginnt in deinem Leben nicht erst zu wirken, wenn du Angst fühlst. Wenn du nachts schweißgebadet aufwachst und Panikattacken hast oder irgendwie vor irgendeinem Szenario wirklich Panik kriegst und nicht überhaupt abends gar nicht mehr einschlafen kannst oder wie auch immer. Da beginnt nicht erst der Geist der Furcht, sondern der Geist der Furcht setzt genau da an, wo der Geist des Glaubens ansetzt. Er beginnt nämlich in dem Moment in deinem Leben zu arbeiten, wo du beginnst, negative innere Sichtweisen zu bewegen. Oder man könnte auch sagen, wo negative innere Sichtweisen beginnen, sich in deiner Seele zu bewegen. Das ist interessant, ich habe das jetzt mal, ein Freund von mir hat es nachgelesen und hat es aufgeschrieben. Das ist interessant, man hat so Studien gemacht in Bezug auf Gedanken, wie viele Gedanken die Menschen pro Tag denken. Warte mal, ich habe irgendwo die Zahl aufgeschrieben. Willst du wissen, wie viele Gedanken ein durchschnittlicher Mensch denkt? Irena fragt Frau oder Mann, okay. Klar, die Männer denken natürlich mehr als die Frauen. Nein, ist unabhängig davon. Nein, aber die Statistik sagt, dass ein Mensch durchschnittlich 60.000 Gedanken am Tag denkt. 60.000. Und die weitere Statistik sagt, dass 85% davon negative Gedanken sind. 85% sind negativ und davon wiederum sind 95% sich wiederholende Gedanken. Also quasi Meditationen, innere Sichtweisen. Weißt du, du musst nicht bewusst da sitzen und sagen, oh, jetzt hirn ich über dieses Problem, um diesem Geist Raum zu geben. Sondern einfach nur, weißt du, du musst einfach, was ich möchte heute Morgen ist, dass du sensibel wirst für diesen Geist und dass du ihn entlarvst, wenn du ihn nur leicht spürst. Verstehst du? Wenn du plötzlich dich ertappst und merkst, oh, ich habe da so eine innere Sicht, ich beginne mich darauf einzustellen, keine Ahnung auf was jetzt, zum Beispiel irgendein Schreckensszenario in deinem Leben. Sei das irgendwie irgendein finanzielles Schreckensszenario oder ein körperliches Schreckensszenario, was weiß ich, du hast irgendwo einen Schmerz und dann beginnt es in dir zu rattern und dann sagst du, oh ja, vielleicht habe ich am Ende Krebs und dann vielleicht lebe ich nur noch 3 Jahre, vielleicht ich habe immer noch nicht mein Testament gemacht, vielleicht sollte ich das mal machen und so weiter und du beginnst, ich meine, das ist jetzt ein krasses Beispiel, aber du beginnst Dinge innerlich zu bewegen und du hast deswegen noch gar nicht unbedingt Furcht, sondern dein Verstand sagt dir, das sind auch mal ganz vernünftige Gedanken, mal gut, dass man da mal drüber nachdenkt und so, gell? Und, ja, verstehst du? Verstehst du das? Und ohne dass du dich versiehst, bekommt tatsächlich dieser Geist der Furcht, der ein offensiver Geist ist, in deinem Leben Raum. Weißt du, einem offensiven Geist kannst du nur offensiv widerstehen. Deswegen ist Unglaube der Türöffner für Furcht. Weil Unglaube macht dich passiv. Unglaube macht dich lau. Unglaube lässt dich einfach so nach dem Motto, naja, schon alles ganz okay, ich lebe halt so irgendwie, wie auch immer. Verstehst du? Aber weißt du, wir haben es mit einer geistlichen Auseinandersetzung zu tun im unsichtbaren Raum. Wenn du passiv bist, versuch mal einfach den ganzen Tag über mal, ich meine, das ist jetzt fiktiv, ich empfehle es dir eigentlich nicht, das zu testen, aber du hast es wahrscheinlich eh schon getestet in deinem Leben. Einfach mal einen Tag lang nicht bewusst, glaubensvoll das Wort Gottes in bestimmten Bereichen deines Lebens zu proklamieren. Einfach mal einen Tag lang das bewusst mal nicht zu tun, dann wirst du schon merken, dass es beginnt, ohne dass du jetzt gleich Panikattacken hast oder Furcht hast, aber du merkst plötzlich, die inneren Gedanken beginnen sich anders auszurichten. Sie richten sich mehr auf das Natürliche aus. Sie richten sich auf das aus, was von außen kommt. Du hörst die Nachrichten, dann hörst du diese. Weißt du, ich meine, in dieser Zeit wird so viel Furcht transportiert wie noch nie zuvor. Weißt du, schalt einmal den Fernseher ein und du kannst Furcht aus allen möglichen Richtungen haben. Du kannst Furcht haben vor Gasknappheit. Du kannst Furcht haben vor Stromausfall. Du kannst Furcht haben vor Corona. Du kannst Furcht haben vor Atomschlägen. Du kannst Furcht haben vor allem Möglichen. Es kommt dir entgegen. Weißt du, es ist im Luftraum. Der Geist der Furcht ist im Luftraum. Und Jesus hat es schon gesagt, er hat gesagt, Johannes 16, 33, er hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Also der Geist der Furcht ist der Geist über dieser Welt, das müssen wir verstehen. Und ich sage dir, er ist ein offensiver Geist. Er versucht dich nämlich der Verheißungen Gottes und des Glaubens an sein Wort zu berauben. Und er versucht offensiv in deinem Innersten dein Vorangehen und deine Landeinnahme im Glauben zu blockieren. Und wenn er es einfach nur durch so ganz scheinbar harmlos daherkommende Gedanken, Überlegungen und so weiter tun kann, dann hat er bereits den ersten Fuß drin. Also ich glaube nicht, dass Menschen von heute auf morgen plötzlich aufwachen und aus heiterem Himmel Panikattacken haben. Plötzlich von morgens bis abends nur noch Panikattacken. Einfach aus heiterem Himmel. Manchmal sieht es so aus, sie waren vorher scheinbar gesund, es war nichts und plötzlich haben sie diese Panikattacken. Aber ich wette mit dir, ging schon etwas voraus in den Gedanken. Da ging schon etwas voraus. Und zwar etwas, was für sie gar nicht so tragisch aussah, sondern wo sie einfach dachten, naja, so denkt ja jeder heutzutage. Na klar, wir haben Angst vor diesem, wir haben Angst vor jenem, Angst vor Krankheit, Angst vor, ja, ich meine, es gibt so viel Lebensrisiken, weißt du, du weißt ja nicht, ich meine, im nächsten Moment kann uns das Dach auf den Kopf fallen. Ich will dir jetzt nicht Angst machen, aber nein, das ist solide, Halleluja. Aber versteh, weißt du, solange wir in dieser Welt sind, kannst du dir alle möglichen Gedanken greifen, die in deinem Inneren eine Sicht erzeugen können, die letztendlich auf den Geist der Furcht zurückzuführen ist. Ob du es immer sofort merkst oder nicht, ob du immer sofort Angst hast oder nicht. Verstehst du, du sagst, ich habe keine Angst. Ich denke nur den ganzen Tag negativ. Verstehst du? Weißt du, was sind die inneren Bilder? Ja, zunehmendes Alter, ja, okay, die Gesundheit baut sich halt langsam ab. Du kannst dieses Szenario zulassen. Du sagst, ja, aber ist ja auch realistisch. Ist ja realistisch, ist ja so. Ja, die Frage ist immer, wie realistisch ist für dich das Wort Gottes? Das ist immer die Frage, wie realistisch schätzt du das Wort Gottes ein? Das entscheidet darüber, ob du im Geist des Glaubens gehst. Also wenn das Wort Gottes dir sagt, hey, lobe den Herrn meine Seele und all mein Inneres seinen heiligen Namen, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt, der heilt alle deine Gebrechen. Weißt du, wo gibt es da einen Raum für eine innere Sicht, dass meine Gebrechen oder deine Gebrechen oder was auch immer, immer mehr oder immer schlimmer werden können? Wo gibt es da eine Sicht? Da gibt es nur die gegenteilige Sicht. Nämlich, dass es immer besser mit uns wird. Der heilt alle deine Gebrechen. Und dann heißt es am Schluss noch in Vers 5, heißt es, der deine Jugend erneuert wie bei einem Adler. Halleluja. Da sagst du, das ist unrealistisch. Das ist realistisch für alle, die unter 40 sind. Es steht aber nicht da. Es steht nicht da. Verstehst du? Die Frage ist, wie viel weltliches Szenario lässt du dir oder gestattest du dir in deinem Inneren denken? Ja, das ist normal. Wenn man diese Diagnose mal gehabt hat, wenn man dieses oder jenes mal gehört hat, wenn das mal so ist in deinem Leben, wenn es mal in den Finanzen mal so oder so aussieht, wenn es mal in der Ehe so oder so weit gekommen ist, dann ist es realistisch anzunehmen, dass es zu Ende geht. Nein! Also die Frage ist immer, und da entscheidet sich tatsächlich der Punkt, ob du dem Geist der Angst oder dem Geist des Glaubens Raum gibst. Für wie realistisch hältst du die Szenarien, wie diese Welt sie macht, und für wie realistisch hältst du das Wort Gottes? Also es gibt zu viele Christen, die sagen, ja, ich glaube das Wort Gottes. Aber in Wirklichkeit machen sie sich in ihren ganzen Überlegungen 100% eins mit den Szenarien dieser Welt. Die sagen, ja, ist normal, und dann wirst du älter, und dann wird es so, und dann wird es so. Ja. Halleluja. Amen. Mir hat auch mal ein Arzt gesagt, ich weiß noch, da war ich 30 oder so, bin ich zum Arzt gegangen wegen meinen Knien, weil die ab und zu so, wenn ich aufgestanden bin, das hatte ich auch schon als Kind, ist es immer so ein bisschen so, hat sich so verhakt und dann ist da mir ein wahnsinniger Schmerz reingefahren, schon mit 15 hatte ich das. Und dann bin ich mal mit 30 zum Arzt gegangen und dann hat der Arzt gesagt, ja, ich habe es untersucht und so weiter. Also wenn Sie dann mal so in den 40ern sind, dann werden Sie so richtig Probleme kriegen. So. Dann habe ich das damals sofort zerbrochen. Also so nach dem Motto, werden Sie schon nicht mehr richtig laufen können und so weiter. Ja. Also das Gute ist, dieses Reinschneiden da, was ich da morgens hatte, habe ich seit 20 Jahren nicht mehr oder 15 Jahren nicht mehr, weiß nicht genau wie viel Jahre. Und ich laufe gut, verstehst du? Also, aber ich musste dieses Szenario in meinem Innersten ersetzen, weil der Arzt schiebt dir ein Szenario rein. Ich meine, damals war ich 30, war es noch ein bisschen weit weg, aber trotzdem, ich wusste sofort, hey, das kann dich jetzt die nächsten Jahre begleiten. Aber du kannst auch sagen, nein, das ist nicht das Szenario für mein Leben. Das Szenario des Wortes Gottes ist wirksam. Also für wie vertrauenswürdig halten wir das Wort Gottes, da entscheidet sich unser Glaube. Amen. Und weißt du, das Geniale ist, Gottes Wort selber sagt dir, wie vertrauenswürdig sein Wort ist. Das heißt, du kannst es nachlesen. Also du kannst zum Beispiel nachlesen in Jesaja 55, Vers 10, da spricht Gott selber über sein Wort. Ja? Du musst dir gar nicht überlegen, ja, für wie vertrauenswürdig kann ich jetzt sein Wort halten? Ja, in manchen Situationen vielleicht mehr und manchen weniger. Manches ist einfach unrealistisch, was da drin steht. Wunder, eher unrealistisch. Ja, so, verstehst du, wenn der Arzt sagt, ja, also hier hilft nur noch ein Wunder, na okay, gut, also das ist dann doch ein bisschen unrealistisch. Nein, weißt du, das Wort Gottes selber, Gott selber sagt durch den Propheten Jesaja in Jesaja 55, 10, er sagt hier, denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot dem Essenden, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Amen. Das heißt, dieses Wort wird ausführen, wozu er es gesandt hat. Amen. Und wenn dieses Wort zum Beispiel sagt, durch seine Wunden bist du geheilt. Oder wenn dieses Wort sagt, du wirst nur immer aufwärts steigen und nicht hinuntersinken. Du wirst nicht in irgendeinem Graben landen, mit anderen Worten. Wenn dieses Wort das sagt, dann wird es genau das bewirken, wozu er es gesandt hat. Genau das, was es sagt. Amen. Andere Stelle dazu habe ich jetzt erst entdeckt, finde ich ganz stark, war mir bisher gar nicht bewusst gewesen. Hebräer 6, Vers 10, starke Stelle. Ich lese es einfach mal komplett vor, weil es ist einfach ein starker Text, beziehungsweise ich lese in der Neuen Leben, da ist es einfacher zu verstehen. Halleluja. Okay. Hebräer 6, Vers 10, da heißt es, Gott ist nicht ungerecht. Er wird nicht vergessen, wie ihr für ihn gearbeitet und eure Liebe zu ihm bewiesen habt und weiter beweist durch eure Fürsorge für andere, die auch zu Gott gehören. Wir wünschen uns deshalb sehr, dass ihr bis zum Ende diesen Eifer behaltet, damit ihr voller Zuversicht an der Hoffnung festhalten könnt, die Gott euch gab. Dann werdet ihr auch nicht träge oder gleichgültig, also passiv werden, sondern dem Beispiel derer folgen, die aufgrund ihres Glaubens und ihrer Geduld, also ihres Dranbleibens, in der Elberfelder heißt es Ausharren, ja, ihres Dranbleibens, die Zusagen oder Verheißungen Gottes empfangen. Wie von euch wollen die Verheißungen Gottes empfangen? Amen. Wenn es da heißt, du wirst nur immer aufwärts steigen und nicht hinuntersinken. Das heißt, mit dir wird es besser werden. Weißt du, Gott hat nicht gesagt, dass du nicht durch Krisen gehen wirst. Gott hat nicht gesagt, dass du nicht durch Herausforderungen gehen wirst. Aber Gott hat etwas gesagt und daran musst du dich halten. Jede Herausforderung, jede Krise in deinem Leben ist dafür bestimmt, dass du am Ende nur umso besser dastehst. Ja, der Teufel hat es zum Bösen gedacht, 1. Mose 50, 10. Gott hat es zum Guten gedacht. Jede Herausforderung in deinem Leben ist sozusagen eine Startrampe in eine neue Ebene der Herrlichkeit und eine neue Ebene des Segens. Amen. Jede Herausforderung, weißt du, und das musst du nehmen. Verstehst du, weißt du, es geht nicht darum, Probleme zu leugnen, die es hier in dieser Welt gibt. Und es geht auch nicht darum, nicht zu beten, wenn wir Dinge sehen, nach dem Motto, ja, wird sowieso alles gut. Weißt du, das meine ich nicht. Wir beten ja gerade intensiv für Europa, weil Europa braucht Gebet. Deutschland braucht Gebet. Ja, ohne Jesus sind wir verloren. Amen. Aber weißt du, am Ende des Tages ist entscheidend, weißt du, du betest, du trittst in den Riss, weißt du, mit deinem ganzen Leben, mit allem, was in dir ist. Aber am Ende des Tages sagst du, danke Herr, dass du alles, was momentan passiert, dass du es am Ende dazu verwendest, um dein Reich nur umso mächtiger zu bauen. Umso größere Erweckung, umso größerer Durchbruch, umso größere Herrlichkeit, umso größerer Sieg. Weißt du, in deinem Leben und im Leben des ganzen Leibes Christi. Das setzen wir frei. Okay, ich bin noch nicht fertig mit dem Text. Er sagt nämlich, jetzt kommt es nämlich, alles Eigentliche, was ich sagen wollte, denkt an Gottes Zusage, die er Abraham gab. Ja, er kennt Abraham, ja, ist unser Vater des Glaubens. Das Wort Gottes Neue Testament sagt, dass wir in Christus in den Glauben Abrahams hineingekommen sind. Ja, also sozusagen, wir sind in Abraham quasi. Wir sind in Christus und wir sind auch gleichzeitig in Abraham, in seinem Glauben. Ja. Und deswegen sagt er, denkt an Gottes Zusage, die er Abraham gab. Sozusagen in Abrahams Schoß, finde ich. Halleluja. Bist du sicher wie in Abrahams Schoß, preist den Herrn. Weil Gott bei keinem Größeren schwören konnte, schwor er bei seinem eigenen Namen und sagte, ich werde dich reich segnen und deine Nachkommen sollen zahllos sein. Danach wartete Abraham geduldig und empfing schließlich, was Gott ihm versprochen hatte. Und jetzt dröselt er es auf und sagt, wer ein Eid leistet, schwört bei einem Größeren, dass er diesen Eid halten wird. Und ein solcher Eid ist ohne Zweifel gültig. Auch Gott verpflichtete sich mit einem Eid, damit die Empfänger dieser Zusage vollkommen sicher sein konnten, dass sie unabänderlich war. Gott gab uns, jetzt pass gut auf, Gott gab uns also sowohl seine Zusage, was übrigens ein anderes Wort für Verheißung ist, Gott gab uns also sowohl seine Zusage, mit anderen Worten, er gab uns sowohl die Zusagen des Wortes Gottes, zum Beispiel, dass er dich versorgen wird, zum Beispiel, dass er dir alles zum Besten dienen lassen wird, zum Beispiel, dass er dich heilen wird und dass er Gutes, nur gute Gedanken für dich hat, Gedanken zum Frieden, nicht zum Unheil und so weiter. All diese Zusagen gab er uns zum einen, aber auch seinen Eid, die beide unabänderlich sind, weil Gott nicht lügt. Das heißt, zur Zusage gab er uns auch noch den Eid. Das heißt, er hat nicht nur das Wort gegeben, sondern er hat auch noch geschworen und hat gesagt, und zu diesem Wort stehe ich mit allem, was ich bin. Ja, er kann bei keinem Größeren schwören als bei sich selber. Amen. Also bei was Größerem als bei Gott kannst du nicht schwören. Aber er hat bei sich selbst geschworen, hat gesagt, zu diesen Zusagen, die du hier findest, stehe ich. Du hast nicht nur meine Zusagen, sondern du hast auch meinen Eid, dass ich zu meinen Zusagen stehen werde. Aber entscheidend ist, dass du durch Glauben und Dranbleiben die Verheißung erbst. Das heißt, dass du dich eins machst mit dem Geist des Glaubens. Und nicht mit dem Geist der Furcht. Weil Furcht ist die Offensivkraft, die dir genau diesen Glauben wegstehlen möchte und die dir genau das Wort Gottes unsicher machen möchte und die dich verunsichern möchte und die dich letztendlich in die Defensive drängen will und die dich passiv machen möchte und die dir sagen möchte, ja, nee, so kannst du das auch nicht nehmen und ja, das ist bei anderen und das ist bei diesem und das ist bei jenem, aber nicht bei dir. Amen. Und diesen Geist müssen wir eliminieren. Halleluja. Und diesen Geist müssen wir erkennen, sobald er auftaucht. Und dann müssen wir ihn eliminieren. Und du erkennst, und weißt du, ich glaube nicht, dass irgendjemand hier ist heute Morgen, der noch nie dem Geist der Furcht Raum gegeben hat in seinem Leben. Wo der Geist der Furcht noch nie Raum hat. Ich glaube, dass niemand hier ist heute Morgen. Und weißt du, gerade jetzt in dieser Zeit ist der Geist der Furcht, ich sag mal, seitdem ich auf der Welt bin, definitiv in einem All-Time-High. Ja. Ich meine, in den 80er Jahren hatte man auch ein Stück weit ein bisschen Angst vor dem Atomkrieg und so weiter, gab es schon auch. Aber es war irgendwie alles viel ferner und viel unrealistischer. Jetzt ist die Angst, und es ist ja nicht nur das, sondern dann gibt es immer noch die Corona-Angst, die auch noch irgendwo morchelt, und dann gibt es noch, und dann gibt's ja noch die Gasangst, und dann gibt es noch die Stromangst, und dann gibt es noch die Wirtschaftsangst, und dann gibt es noch die Arbeitsplatzangst, und dann gibt es noch, ey, weißt du, 1000 Ängste. Und die geben dieses Konglomerat. Aber weißt du, in dieser Zeit ruft Gott sich ein Volk. Weißt du, das nicht die Dinge der Welt ignoriert. Weißt du, und ich sage auch nicht, dass du nicht irgendwelche realistische Vorsorge treffen sollst. Weißt du, dass du zum Beispiel Geld zurücklegst oder so, das ist immer realistisch. Ich meine, das predigen wir seit Jahren, wenn es um Finanzen geht, dass man Geld zurücklegen soll, mindestens ein Monatsgehalt und so weiter. Weißt du, Ich sage nicht, dass du nicht realistische Vorsorge triffst, aber wenn du Vorsorge triffst, dann pass gut auf, dass du nicht in so ein Angstszenario hineinkommst dabei. Verstehst du? Sondern mach dir bewusst, weißt du, selbst wenn es irgendwelche Dinge geben sollte in deinem Leben, die irgendwie erstmal nicht so gut aussehen, dann weißt du, am Ende hat Gott es zum Besten gedacht. Und weißt du, das Ende des Wortes, das der Adam letzten Samstag weitergegeben hatte, das Ende der Traumdeutung war das Wort Gottes, dass er hier in Deutschland und in Europa eine Erweckung geben möchte, wie sie es noch nie gegeben hat. Also das wird das Ergebnis sein. Aber ich sage dir etwas, die Katalysatoren für diese Erweckung werden die Christen sein, die dem Geist, die einerseits beten, verstehst du? Einerseits im Riss stehen. Das ist die Liebe, weißt du? Es ist die Liebe, die den Glauben wirksam macht. Glaube ist nicht oberflächlich, sondern die Liebe macht den Glauben wirksam. Das heißt, die beten, die einstehen, die realistisch tatsächlich die Situation einschätzen, aber die dann dem Geist der Furcht 0,0,000 Raum geben. Amen. Sondern im Geist des Glaubens unterwegs sind. Im Geist des Glaubens stehen, im Geist des Glaubens gehen, im Geist des Glaubens offensiv das Land einnehmen. Und das bedeutet, und ich sage es nochmal in aller Klarheit, das bedeutet letztendlich, wie kannst du testen, ob du im Geist des Glaubens gehst? Ganz einfach, du kannst es testen anhand Hebräer 11, Vers 1. Wenn du eine innere, positive, erwartungsvolle Sicht hast, eine Gewissheit hast, eine innere Vision hast von einfach davon, dass, ich sage mal, alles immer mehr so wird, wie es die Verheißungen Gottes sagen. Amen. Und natürlich, ja, manche sagen, ja, aber im Wort Gottes steht auch, dass auch Gericht kommt und so weiter. Ja, in Bezug auf die Welt, verstehst du? Natürlich kommt Gericht, aber weißt du, uns wird es zum Besten dienen. Amen. Das heißt, entscheidend ist, ob du im Glauben gehst. Weißt du, es geht ja nicht darum, weißt du, du kannst ja nicht bewirken, dass die Welt im Glauben geht. Menschen, die Jesus nicht kennen, wie sollen sie im Glauben gehen? Das geht ja gar nicht. Aber du bist ein Ausgesonderter für Gott. Du gehörst zu dem Überrest, von dem im Alten Testament immer wieder die Rede ist, von dem Überrest derer, die wirklich im Glauben gehen. Ja, du gehörst zu denen, die im Geist des Glaubens stehen. Und das heißt, dass du eine innere, positive Sicht hast in Bezug auf alles. Und dass selbst, wenn du Herausforderungen vor dir siehst, weißt du, als Corona kam, Shutdown und was weiß ich was alles, weißt du, das alles Entscheidende ist, Furcht oder Glaube. Furcht hat bewirkt, in manchen Gemeinden hat Furcht bewirkt, dass sie einfach erstmal alle Viere von sich gestreckt haben und gesagt haben, okay, gut, wir verabschieden uns erstmal, wir melden uns dann wieder, wenn alles vorbei ist. Verstehst du? Glaube ist, okay, auch das wird uns zum Besten dienen. Amen. Wir werden nur umso mehr Menschen erreichen. Wir werden nur umso übernatürlicher das Wirken Gottes sehen. Wir werden nur umso mehr Erweckung sehen. Ja, und das haben wir erlebt. Gerade in der Zeit des Shutdowns sind so viele gewaltige Wunder passiert, wie in so kurzer Zeit fast nie sonst. So viele Menschen erreicht worden, so viele Menschen zum Glauben gekommen, wie fast nie bisher vorher sonst. Verstehst du? Warum? Es kommt nicht einfach so, sondern es ist der Geist des Glaubens. Du musst dich entscheiden für den Geist des Glaubens. Welchem Szenario gibst du Raum? Weißt du, bei allem, was sich aufmacht vor dir, welchem Szenario gibst du Raum? Du brauchst das Szenario des Glaubens vor deinem inneren Auge. Und dafür möchte ich heute beten, dass wir alle ein solches Szenario des Glaubens vor unsere Augen bekommen. Und zwar in Bezug auf unser persönliches Leben, da beginnt's, aber auch in Bezug auf unsere Umgebung. Amen. Also das Wort Gottes ist nicht einfach nur ein alles wird immer schlimmer Weissagungsbuch. Sogar das Gegenteil. Das Wort Gottes, selbst die Offenbarung, ich sage immer so, die Offenbarung ist ein Ermutigungsbuch für Christen. Es ist nicht ein Angstmachbuch. Du musst es nur richtig lesen. Du musst es aus der Perspektive des Erlösungswerkes von Jesus lesen. Du musst es aus der Perspektive eines Gläubigen lesen. Ja, wenn du es als Ungläubiger liest, dann würde ich sagen, ja, dann ist es recht deftig. Verstehst du, wenn es dann heißt, ja, und das Teil aller Ungläubigen ist in dem feurigen See und so. Das klingt nicht so gut. Verstehst du? Aber wenn du es als Gläubiger liest, dann ist es ein Buch der Ermutigung. Amen. Und in diesem Geist müssen wir unterwegs sein. Die entscheidende Frage ist also, was siehst du innerlich? Da beginnt alles. Was siehst du innerlich für dich und für deine Umgebung? Und da gebe ich dir zum Schluss nochmal zwei Bibelstellen auch aus dem Leben von unserem Glaubensvater, also Abraham, von dem wir es gerade schon gehört haben, an denen du sehen kannst, wie entscheidend wichtig ist, was du siehst. Ja, 1. Mose 13, fangen wir an. 1. Mose 13, Vers 14 bis 17. Ist von Abraham die Rede. Und da heißt es, 13, Entschuldigung, ist eine Seite vorher. Da heißt es, und der Herr sprach zu Abraham, nachdem Lot sich von ihm getrennt hatte. Also das war nicht so eine gute Situation in dem Moment. Ja, die haben sich getrennt, auseinandergegangen. Und dann sagt Gott zu Abraham, erheb doch deine Augen. Ja, also es kann sein, du hast eine Situation in deinem Leben, die erstmal nicht so gut aussieht. Was sagt Gott zu dir? Erheb doch deine Augen und schaue von dem Ort, wo du bist, nach Norden und nach Süden, nach Osten und nach Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, verstehst du? Dir will ich es geben und dein Nachkommen für ewig. Und ich will deine Nachkommen machen wie den Staub der Erde, sodass, wenn jemand den Staub der Erde zählen kann, auch deine Nachkommen gezählt werden. Mache dich auf und durchwandere das Land seiner Länge nach und seiner Breite nach, denn dir will ich es geben. Also unser inneres Leben sollte darin bestehen, das Land, das Gott dir geben will, zu durchwandern. Also Gedanken sind wie Wanderer. In deinen Gedanken wanderst du, oder? Kann man schon so vergleichen. Du wanderst und in deinen Gedanken, du denkst über dieses, denkst über jeden, wanderst dahin und wanderst dort. Und das gehört, bei den meisten Menschen sind 85% negativ. Ja, ich hoffe nicht bei dir und ich hoffe auch nicht bei mir. Ja. Du wanderst. Gott ermutigt Abraham auch zu wandern. Nämlich zu wandern in der Vision, die er ihm gegeben hat. Er zeigt ihm einmal das ganze Land, er stellt ihn auf den Berg, zeigt ihm das Land, sagt, alles was du siehst, dir will ich es geben. Und dann sagt er, jetzt wandere. Wandere, weißt du, wandere, und das ist damals im Sichtbaren gewesen, er sagt zu dir, wandere in deinem Inneren, wandere in deinen Gedanken, wandere durch das Land, das Gott dir gibt. Wandere durch die Vision, die Gott dir gegeben hat. Wandere, bewege dich in deiner Vision, bewege dich nicht in den Herausforderungen, bewege dich nicht in den Hindernissen, bewege dich nicht in irgendwelchen Gedanken, okay, gut, bisher hatte ich eine Vision, aber ich glaube, jetzt ist doch die Zeit, jetzt muss ich mal hier die Schotten dicht machen und muss mal alles so ein bisschen absichern und mal gucken, okay, dass wir wenigstens das Erreichte behalten. Weißt du, wie viele von euch haben ein Unternehmen oder ein Geschäft oder irgendwas? Weißt du, in dem Moment, wo du sagst, so, jetzt geht's mir nur noch darum, das, was ich erreicht habe, zu bewahren, in dem Moment gehst du schon zurück. Und genau das ist das Prinzip des Glaubens. In dem Moment, wo du nur noch versuchst, das zu erhalten, was du hast, in dem Moment gehst du schon zurück. Weißt du, ich höre seit Jahren Politiker in unserem Land sagen, ja, es geht darum, unseren Wohlstand zu erhalten. Also das ist der Anfang vom Ende. Es geht nicht darum, unseren Wohlstand zu erhalten, sondern es geht darum, eine Vision für die Zukunft zu haben. Ohne Vision geht ein Volk zugrunde. Wenn wir nur noch die Vision haben, es zu erhalten, dann werden wir es verlieren. Ganz einfach, da wirst du das verlieren, was du hast. Aber wenn du eine Vision hast für mehr, und damit meine ich jetzt nicht nur mehr Wohlstand, sondern ich meine einfach mehr Bestimmung, mehr Auswirkung. Weißt du, Deutschland hat so ein gewaltiges Potenzial, wirklich die Welt mit dem Evangelium zu segnen. Amen. Die Welt zu verändern, wirklich auch mit Strukturen, in denen das Evangelium frei verkündet werden kann. Mit Strukturen, die Menschen die Freiheit bringen, wirklich auch frei zu entscheiden, was sie glauben wollen und was sie nicht glauben wollen. Also Gott hat Deutschland so ein gewaltiges Potenzial gegeben. Und wir müssen es sehen, dass dieses Potenzial zur Auswirkung kommt. Und egal, was der Feind tut, weißt du, lass dich nicht auf ein Negativszenario ein. Lass dich nicht darauf ein. Wenn du dich darauf einlässt, wer soll dann noch für unser Land glauben? Die Menschen der Welt können es nicht. Das Maximum, was ihnen einfällt, ist, lass uns das erhalten, was wir haben. Das ist so das Maximum. Ja. Und das ist viel zu wenig. Amen. Aber du hast den Geist des Glaubens. Dein Vater ist Abraham. Und Abraham hat gesehen und er hat durchwandert. Und so hat Gott ihm Schritt für Schritt ihn bereit machen können, die Verheißung im Sichtbaren zu empfangen. Ja, zweite Stelle von Abraham, 1. Mose 15, zwei Kapitel weiter, da heißt es, das ist so ein Punkt, wo Abraham so in Anfechtung kommt, ja, weil natürlich deine Glaubensvision wird auch mal angefochten werden. Und da kommt Gott zu Abraham und sagt zu ihm in einer Vision, fürchte dich nicht, Abraham, ja, fürchte dich nicht. Verstehst du? Der Punkt ist der, könntest du auch sagen, weißt du, das ist interessant, das kommt mir jetzt, während ich es lese, das ist wirklich der Beweis für das, was ich gepredigt habe, hier, was hier steht. Weißt du, interessant, weißt du, Abraham hat sich nicht gefürchtet im Sinn von, oh, ich habe Angst, meine Feinde übernehmen mich oder so. Das hat er nicht. Sondern der Punkt war einfach nur der, Gott hat ihm eine Verheißung gegeben, nämlich dass er Nachkommen haben wird und dass er sie nicht zählen können wird, die Nachkommen. Hat ihm diese Verheißung gegeben und Abraham war einfach schwach geworden im Glauben. Er hat es nicht mehr gesehen. Er hat nicht mehr die Verheißung gesehen. Du kannst es daran sehen an der Antwort. Er sagt nämlich, da sagte Abraham, Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe ja doch kinderlos dahin. Und Erbe meines Hauses, das wird Eliezer von Damaskus sein Diener. Verstehst du? Also es ist interessant. Abraham hatte eine negative Vision bekommen. Er hat zugelassen, dass die positive Vision, die Gott ihm gegeben hat, nämlich das Land einzunehmen, dass sie ersetzt wird durch die negative Vision. Ja, mein Erbe wird der Eliezer von Damaskus, also nicht sein Sohn, sondern sein Diener. Und damit ist vorbei mit der Linie Abrahams, Nachkommenschaft, großes Volk und so weiter, ist vorbei. Ich gehe ja doch kinderlos dahin. Er hat es vor Augen gehabt. Klar, man kann es ihm nicht verdenken, er war schon ein alter Mann und so weiter und Sarah war auch nicht mehr die Jüngste. Und es hat halt nicht geklappt und dann, ja, und dann hat er halt plötzlich das vor Augen gehabt, ja, ich gehe kinderlos dahin. Und dann kommt Gott. Und was sagt Gott? Er sagt nicht, Abraham, glaube nur, sondern er sagt, Abraham, fürchte dich nicht. Das ist interessant. Das heißt, Gott spricht diese negative Vision, die Abraham hatte, als Furcht an. Er nennt das Furcht. Du würdest sagen, naja, gut, er hat halt einfach nur die Situation ein bisschen realistischer eingeschätzt. Der normale Mensch würde das sagen. Er hat sich halt einfach jetzt ein bisschen realistischer eingeschätzt. Hat jetzt halt einfach ein bisschen, ist, sagen wir mal, er ist einfach auf andere Gedanken gekommen. Aber Gott sagt, fürchte dich nicht. Das heißt, Gott spricht es an als Furcht. Und was macht er zur Abhilfe? Also Abraham beklagt sich noch ein bisschen. Er sagt, siehe, du hast mir keinen Nachkommen gegeben. Siehe, der Sohn meines Hauses wird mich beerben, also der Diener. Und dann heißt es, und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm. Weil Gott geht an die Wurzel des Problems bei Abraham. Ja, er treibt ihm nicht den Geist der Furcht aus, in dem Fall, sondern er sagt zu ihm, nicht dieser wird dich beerben, sondern der aus deinem Leibe hervorgeht, der wird dich beerben. Das heißt, er bekräftigt die Verheißung. Und dann heißt es, und er führte ihn hinaus und er sprach, blicke doch auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. So zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Und dann heißt es im nächsten Vers, und er glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm zur Gerechtigkeit. Das heißt, Gott ersetzte, und das bete ich, dass das heute Morgen hier passiert, bei jedem Einzelnen, wo immer der Geist der Furcht, bewusst oder unbewusst, irgendwo Raum hat, bete ich heute Morgen, dass dieser Geist ersetzt wird durch die Vision Gottes für dein Leben. Weil das ist der wahre Ersatz. Manche denken, okay, ich habe Furcht, ich habe Angst, also lasse ich mir den Geist der Angst austreiben. Und es mag manchmal richtig sein, gerade wenn es um Panikattacken geht oder irgendwelche einfach massiveren Manifestationen. Aber ich sage dir, du wirst diesen Geist nur loswerden auf die Dauer, wenn du es lernst, im Geist des Glaubens zu gehen. Und dieser Geist des Glaubens bedeutet, eine positive Vision zu haben. Für dich, für dein Leben und für alles um dich herum. Und was Gott hier macht mit Abraham ist, er ersetzt den Geist der Furcht durch den Geist des Glaubens, indem er seine Sichtweise ändert. Und damit seine Gedanken. Und plötzlich beginnt Abraham wieder innerlich das Land zu durchwandern. Plötzlich beginnt er sich wieder vorzustellen, zu sagen, jawohl, dieses ganze Land wird bevölkert werden von meinen Nachkommen. Und plötzlich wandelt er wieder darin. Und weißt du, und es ist, erst plötzlich ist Abraham wieder wie in einer Blase. Weißt du, manchmal musst du, und das werfen sie uns ja manchmal vor, ihr seid wie in einer Blase. Ja, sicher. Weißt du, Glaube ist manchmal wie eine Blase, weil alles von außen sagt was anderes. Ich meine, Abraham hätte jeden Tag die Möglichkeit gehabt, aus der Blase rauszutreten, in dem Moment, wo er einfach nur ein bisschen mehr aufs Sichtbare schaut, die Sarah kommt und sagt, ah gut, ist vielleicht doch nicht mehr ganz die Jüngste. Und schon schwupp ist er aus der Blase draußen. Aber Abraham glaubte Gott, heißt es, und er rechnete es ihm zur Gerechtigkeit. Das heißt, Abraham weigerte sich, aus dieser Blase, in Anführungszeichen, herauszukommen, aus dem herauszukommen, was für den natürlichen Menschen vollkommen unrealistisch war. Aber Gott hat es gesagt. Und er hat es mit seinem Eid geschworen. Er hatte zwei Zeugen, die Zusagen und den Eid. Und er hat sich darauf gestellt und er hat gesagt, okay, dann bewege ich jetzt ab sofort wieder nichts mehr anderes. Furcht raus. Ich bewege nichts mehr anderes als die Vision Gottes. Und er musste erkennen, ja, Weißt du, wenn Gott sagt, fürchte dich nicht, dann kannst du davon ausgehen, dass das, was bei dir ist, dass die Diagnose Furcht ist. Verstehst du? Hätte sich ja wehren können, sagen, nein, ich fürchte mich gar nicht, gar kein Problem, nee, kein Problem. Ich habe einfach eine klare Vision für mein Leben. Ich sterbe mit 100 oder so und dann wird der Eliezer von Damaskus mein Nachfolger. Okay, gut, habe ich mich mit abgefunden, ich gehe halt kinderlos hin. Deswegen fürchte ich mich doch dich ja. Aber Gott sagt, nee, fürchte dich nicht. Weil der Geist der Furcht ist das Gegenteil von Glauben. Amen. Lass uns aufstehen, lass uns beten. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Ich glaube, dass Gott heute hier ein Werk tut und auch an allen über Livestream. Ich habe das wirklich so im Geist gesehen. Ich glaube, das ist was ganz, ganz Wichtiges auch für die ganze kommende Zeit, dass er wirklich das in uns implementiert. Und das ist dieser Geist des Glaubens. Und dieser Geist des Glaubens bedeutet, ich stehe auf den Zusagen des Wortes Gottes. Weißt du, das Gute ist, wir haben ja den Vorteil. Abraham hatte, ich sage mal in Anführungszeichen, nur die Vision von Gott. Er hatte nur eine Begegnung mit Gott. Wir haben das geschriebene Wort. Also manchmal ist es so, wir denken manchmal, ja, wenn ich auch so eine Vision gehabt hätte wie Abraham, dann könnte ich auch glauben. Wenn mir ein Engel erschienen wäre und mir gesagt hätte, dass ich geheilt werde, dann könnte ich auch glauben, dass ich geheilt werde. Aber ich sage dir eins, Erfahrung ist nicht die sicherste Grundlage. Das Wort Gottes ist viel sicherer als Erfahrung. Das ist interessant, das muss ich da noch hinzufügen, weil das ist eine interessante Offenbarung. Als Jesus am Jordan war und getauft wurde, kam die Stimme Gottes hörbar aus dem Himmel und sagte, dieser ist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. Das war die Offenbarung, das war die Erfahrung. Kurz darauf hat der Teufel Jesus genau an diesem Punkt angefochten und hat ihm dreimal gesagt in der Wüste, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, mit anderen Worten, wenn das wirklich so ist, dass du der Sohn Gottes bist, wie du es am Jordan gehört hast, dann, und dann sagt er ihm verschiedene Sachen. Und jetzt pass auf, was interessant ist, wie Jesus reagiert. Jesus reagiert nämlich nicht, indem er sagt, Teufel, du hast doch auch mitgekriegt, was Gott, der Vater, zu mir am Jordan gesagt hat. Das ist interessant. Jesus hat sich nicht auf die Erfahrung berufen, sondern worauf hat Jesus sich berufen? Auf das Wort Gottes. Er hat gesagt, es steht geschrieben. Amen. Also das Wort Gottes ist eine viel sicherere Grundlage als jede Erfahrung. Erfahrungen können verblassen. Das Wort Gottes ist eine sichere Grundlage. Du kannst in einem Heilungsgottesdienst eine starke Erfahrung haben, der Heilung in deinem Körper. Aber um dauerhaft in göttlicher Gesundheit zu leben, brauchst du das Wort Gottes. Weil Erfahrungen können verblassen. Du kannst sie dir wieder herholen, du kannst versuchen, dass sie dich, ich meine, ich nichts gegen Erfahrungen, die können dich aufbauen, die ermutigen dich und alles. Aber weißt du, die sichere Grundlage ist das Wort Gottes. Wir haben die sichere Grundlage und Gott hat mit seinem Eid geschworen, dass er dieses Wort erfüllen wird. Halleluja. Und das ist deine Grundlage. Und deswegen sagt Gott, fürchte dich nicht. Und deswegen sagt Gott, hey, du kannst wirklich es dir leisten, diese positive innere Glaubenssicht zu kultivieren für dein Leben, anstatt diese vermeintlich realistische, aber menschliche Sicht. Du kannst es dir leisten. Sei ein Gläubiger. Also Gläubige sind immer auch ein bisschen verrückt. Also ich meine, wenn Abraham nicht verrückt war für seine Umgebung, ich meine, jedem, dem er das erzählt hat, er fast 100, sie fast 90, sagt, ja, wir werden eine große Nachkommenschaft haben, große Familie. Da haben alle gesagt, ja, red du nur. Alter Taterkreis, bist schon ein bisschen verwirrt oder was? Das ist crazy. Ja? Glauben, das sind immer ein bisschen crazy. Ist gut, habt den Mut, crazy zu sein. Im positiven Sinn. Ich weiß, verstehe nicht, ich jetzt einfach verrückt um der Verrücktheit will. Ne? So. Aber in diesem Sinne crazy. Weißt du, aus der Sicht des Geistes der Welt crazy. Die entscheidende Frage ist, was siehst du? Und das, was du siehst, darauf gehst du zu. Wenn du etwas siehst, was aus dem Geist der Furcht geboren ist, dann gehst du darauf zu. Wovor dir graute, das kommt über dich, sagt das Wort Gottes. Wenn du etwas siehst, was aus dem Geist des Glaubens geboren ist, wenn du etwas siehst, was aus den Verheißungen Gottes, aus den Zusagen Gottes, aus dem Wort Gottes heraus geboren ist, wenn du etwas siehst in diese Richtung, dann ist es der Geist des Glaubens und dann bewirkt es, dass du in diese Richtung bewegt wirst. Amen. Wie wir wollen in diese Richtung bewegt werden. Halleluja. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für jeden Einzelnen, der heute Morgen jetzt hier meine Stimme hört, Herr. Und ich danke dir, Jesus, für den Geist des Glaubens, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du heute Morgen zu jedem Einzelnen hier sprichst, so wie du zu Abraham gesprochen hast, in dieser selben Klarheit und sagst, fürchte dich nicht. Und damit sagst du nicht nur, hab keine Angst, sondern damit sagst du, hab keine innere Sicht mehr, die in irgendeiner Weise negativ ist und meinen Verheißungen widerspricht. Hab keine innere Sicht mehr. Versuch erst gar nicht, dich auf irgendetwas einzustellen, was vielleicht passieren könnte, aber was meinem Wort widerspricht. Stell dich nicht darauf ein. Versuch es erst gar nicht, dich darauf einzustellen. Glaub nicht der Lüge, dass du dich darauf einstellen musst, sondern glaub der Wahrheit des Wortes Gottes und stell dich innerlich darauf ein, auf den Segen. Stell dich ein auf den Durchbruch. Stell dich ein auf das Vorwärtsgehen. Stell dich ein auf das Wachstum. Stell dich ein auf die Vision Gottes für dein Leben. Stell dich darauf ein. Und Vater, im Namen Jesus setze ich das frei, hier in diesem ganzen Raum, Herr, und über Livestream bei jedem Einzelnen, Herr, dass diese Sicht jetzt Raum bekommt, Herr, dass diese Sicht jetzt die Herzen erfüllt, Herr, dass der Geist des Glaubens jetzt den Geist der Furcht ersetzt. Und wir sagen in dem Namen Jesu Christi, jede Auswirkung, jede Verästelung, jedes Gedankengebäude, jedes Szenario des Geistes der Furcht, wir eliminieren es jetzt in dem Namen Jesus und wir ersetzen es durch die Verheißungen Gottes, wir ersetzen es durch den Glauben an das Wort Gottes. Halleluja, Halleluja. Sag einfach mal mit mir zusammen, im Namen Jesus, Vater, löse ich mich von jedem Geist der Furcht und ich verbinde mich mit dem durch die Liebe wirksamen Glauben und damit mit den Verheißungen des Wortes Gottes. Ich ergreife die Sicht Gottes für mein Leben. Ich ergreife den Traum Gottes für mein Leben. Ich ergreife die Vision Gottes für mein Leben. Und ich gehe vorwärts in dieser Vision. Ich gehe voran in dieser Vision. Ich durchwandere mein Land im Glauben. Und ich befehle meinen Gedanken, in die Ordnung Gottes zu kommen und die Vision Gottes zu bewegen. Die Vision für mein Leben, meine Gesundheit, meine Seele, meine Familie, meine Arbeitskollegen, mein Arbeitsplatz, meine Nachbarschaft, meinen Ort, meine Region, mein Land, mein Kontinent. Ich bewege die Vision Gottes vor meinem Innersten und ich gehe darauf zu. In Jesu Namen. Ich bin ein lebendiges Haus des Glaubens. Und der Liebe. Deine Liebe macht meinen Glauben wirksam. Und so gehe ich voran im Geist des Glaubens. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Und Vater, im Namen Jesus setze ich frei auch über jede einzelne Familie hier in diesem Raum, über jeden einzelnen Haus, über jede einzelne Wohnung. Ich sage, in jedem einzelnen Haus, in jeder einzelnen Familie wohnt der durch die Liebe wirksame Glaube. Herr, und er gewinnt immer mehr die Oberhand und er durchwirkt immer mehr die Atmosphäre, Herr. Wir sagen, jedes einzelne Haus eines Glory Lifers, ein Haus der Liebe und des Glaubens. Auch jedes einzelne Glory House, das auch noch so heißt, also jede Hausversammlung auch, sagen wir, ein Haus der Liebe und des Glaubens. Ein Haus, das vorwärts geht. Ein Haus, das vorangeht. Ein Haus, das glaubt zur Gewinnung des Lebens. Eine Stadt auf dem Berg. Ein Haus, das den Unterschied macht oder Unterschied gesehen wird. Wo vielleicht manche Leute sagen, ja, die sind ein bisschen crazy, aber irgendwie funktioniert es auch. Irgendwie ist da was, was doch attraktiv ist. Halleluja. Danke, Jesus, dass Sie das über uns sagen werden, Herr. Halleluja. Danke, Herr. Amen. Amen. Halleluja. Geben wir Jesus die Ehre. Halleluja. Halleluja. Oh, Gott ist gut. Wir leben in den besten Zeiten. Ich sag's dir. God is on the move. Erweckung ist im Laufen. Halleluja. Gestern übrigens in Nürnberg haben sich wieder 12 Menschen für Jesus entschieden. Halleluja. Preist den Herrn. Gott ist so gut. Weißt du, und wo immer wir dienen, geben wir den Leuten nicht nur eine Grundlage der Erfahrung, sondern wir geben ihnen eine Grundlage des Wortes Gottes, sodass sie selber damit gehen können. Weißt du, und das ist so wichtig. Du berufst dich nicht auf Erfahrungen in erster Linie, sondern du berufst dich auf das Wort Gottes. Halleluja. Preist den Herrn. Und jetzt gebe ich dir noch einen Bibelvers zum Schluss. Jesus sagt nämlich zu Petrus in Matthäus 16, 18, nachdem Jesus dieses Bekenntnis gemacht hat, wir haben heute auch ein Bekenntnis gemacht, und er sagt dann, auf dieses Bekenntnis, auf diese Grundlage werde ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Ich sage dir, der im Geist des Glaubens geht, kann nicht überwältigt werden. Eine Gemeinde, die im Geist des Glaubens geht, kann nicht überwältigt werden. Halleluja. Amen. Du kannst nicht überwältigt werden, wenn du im Geist des Glaubens gehst. Im Gegenteil, du überwältigst. Nämlich den Feind. Halleluja. Und du räumst das Land von seinen Machenschaften. In Jesu Namen. Halleluja. Preist den Herrn.